Ja, hallo, sorry, dass ich so spät bin. Ich habe eine ziemlich schreckliche Reise hinter mir. Ich werde dann auch gleich mal anfangen, sobald der Beamer online ist. Das Ganze ist ein Einführungsvortrag in Staatskritik, Staatstheorie, weil ich glaube, das so angekündigt war, mit einem Schwerpunkt auf bestehende staatstheoretische Ansätze, die im linken Diskurs so präsent sind. Also wer sich hier irgendwie etwas Vertiefendes erwartet, das wird es eher nicht werden, das kann man vielleicht im Anschluss dann noch diskutieren. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich hier brauche, es war alles ein bisschen gestresst, sowohl die Anfrage als auch meine Vorbereitungszeit. Wir können noch einfach mal zwischendurch Pausen machen, je nachdem. Muss ich mal wieder Zeit finden. Okay. Kann man das lesen? Ich glaube. Im Endeffekt mache ich das ziemlich nah an diesen Folien. Das heißt, ihr könnt euch da auch dran halten, wenn ich irgendwie Blödsinn fasse, dann könnt ihr einfach ablesen auch. So, der Einstieg, warum überhaupt Staatskritik? Das Ganze heißt ja Staatskritik und nicht Staatstheorie. Ich denke, ein kritischer Bezug auf den Staat, der ist in allen linken Praxen evident. Also in wirklich allen, fast allen linken Praxen könnte man sagen. Auch in den sehr reformistischen Praxen, nämlich insofern, als sie immer irgendwas kritisieren am Staat. Also der Staat ist ein Herrschaftsinstrument und es wird immer irgendwas an diesem Staat kritisiert. Das ist nur eine Frage der Ausgestaltung der Staatskritik. Und da würde ich sagen, gibt es eine Art doppelte Konditio im linken Staatsbezug. Also einerseits die radikale Ablehnung, das haben wir oft in sozialen Bewegungen, das haben wir im Anarchismus, bei den Autonomen oder auch im Postoperaismus vielleicht in der Hinsicht und auch in gewissen differenzfeministischen Ansätzen. Also man setzt sich sozusagen extern gegenüber dem Staat. Gleichzeitig gibt es aber auch einen positiven Bezug, Sozialdemokratie, Marxismus, Leninismus oder im Gleichheitsfeminismus, wo es sozusagen darum geht, den Staat auch zu nutzen. Obwohl man ihn natürlich kritisiert auch, also aus linker Perspektive immer auch Staatskritik, würde ich sagen. Das ist auch schon so gewissermaßen das Grundproblem, das sich durch meinen ganzen Vortrag ein bisschen ziehen wird, nämlich die Bestimmung des Staates zwischen einer Immanenz und einer Transzendenz. Also wollen wir hineingehen oder wollen wir uns da draußen setzen? Ich glaube, dass die Opposition selber schon ein bisschen ein Problem ist. Was nämlich kaum passiert ist, ist diesen Widerspruch selbst mal zu fokussieren, Immanenz und Transzendenz. Also sozusagen die Frage nach der Form zu stellen, nach der funktionalen Rolle von Staat in der Gesellschaft. Das ist auch das, was in Wirklichkeit eine große Rolle spielt für die eigene Positionierung zum Staat. Das ist auch dann schon der nächste Punkt. Warum Staatstheorie? Ich glaube, man muss sich mit dem Staat zuerst mal eingehend beschäftigen, ihn umfassend verstehen, bevor man ihn einfach ablehnen kann oder ihn dann auch benutzen kann. Das wird selten gemacht. Also ich würde sagen, in letzter Zeit gibt es das wieder ein bisschen mehr. Es gibt eine Art Renaissance der Staatsbeschäftigung. Aber ich denke mal, das ist noch nicht bis in die sozialen Bewegungen durchgedrungen. Ich weiß nicht, wie dieser Kongress hier jetzt abgelaufen ist bisher, aber für mich wirkt das schon eher so aus einem unmittelbaren Kontext kommend. Das ist nicht die allerhöchste Theorie-Abstraktionsstufe. Ich weiß nicht, wie habt ihr das bis jetzt empfunden? War das eher auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau oder ist das eher an diesen konkreten Fragen, was Sicherheitsstaat, Überwachung oder so fixiert gewesen sind. Würde mich interessieren, können wir auch nachher bereden. Wenn niemand drüber. Sehr konkret. Sehr konkret, ja. Okay. Genau, darum ging es nämlich dann auch. Ja. Dass Staatstheorie wichtig ist, Auseinandersetzung mit dem Staat, kann man, glaube ich, gut beweisen, wenn man sich die Geschichte des Anarchismus anschaut, einerseits, nämlich über dieser ablehnenden Seite, und des Marxismus, oder Marxismus-Leninismus andererseits. Da haben wir quasi diese Opposition ein bisschen drinnen. Ich werde das jetzt nicht genauer ausführen, weil ich bin nicht schon zu spät. Eine Uhr wäre auch gar nicht schlecht. Also politische Akteurinnen sind nicht nur mit dem Staat konfrontiert, sie müssen sich ihm gegenüber auch positionieren. Das kommt schon daher, dass die meisten konkreten Probleme, die einem so in der politischen Praxis begegnen, fast immer in irgendeiner Weise politisch vermittelt sind. Und politisch vermittelt heißt auch immer, würde ich sagen, das ist meine These, in irgendeiner Weise mit dem Staat vermittelt. Und die Positionierung gegenüber dem Staat ist dann natürlich besser möglich, wenn man ihn auf einer abstrakteren Ebene schon mal verstanden hat, was der einfach so macht, was sind denn die Grundprinzipien, warum ist der überhaupt da. Also sozusagen der Versuch einer Staatstheorie im idealen Durchschnitt, ähnlich wie die Marx'sche Ökonomietheorie eine war, die zuerst einmal versucht hat, Kapitalismus im idealen Durchschnitt darzustellen und dann natürlich auch als Prozess, als historischen Prozess. Vereinfacht kann man vielleicht sagen, dass der Staat eine Oberflächenerscheinung der Politik ist, ähnlich wie der Markt die Erscheinungsweise der Ökonomie ist, was uns so unmittelbar begegnet, was auch in der Volkswirtschaft ähnlich verhandelt wird. Ich würde aber sagen, dass es gewissermaßen ein Problem gibt, wenn man jetzt den Staat kritisieren will, Staatskritik machen will, kann man das nicht eins zu eins umlegen vom Modell der Kritik der politischen Ökonomie her. Also ich weiß nicht, Kritik der politischen Ökonomie, Marx wird vielleicht allen schon so ein bisschen was sagen, das ist doch in den linken Diskursen relativ präsent gewesen in den letzten Jahren. Nicht zuletzt auch, dass das ein kleines Buch, das genau denselben Titel gehabt hat, das haben vielleicht viele von euch schon mal in der Hand gehabt oder gesehen zumindest, gehört davon. Wenn man so will, ist die kapitalistische Ökonomie, Markt, Arbeit, Geld, Kapital, relativ radikal ablehnbar. Den Formen nach schon, ja? So wie Marx das auch gemacht hat. Wenn man eine Kritik der Politik und des Staates macht, ist das aber offensichtlich nicht so einfach. Wenn man sagt, das Handeln in der kapitalistischen politischen Form ist nicht notwendig, dann ist das, glaube ich, eine Sache, die eigentlich unmöglich ist. Das merkt man schon, wenn man sagt, was machen wir hier? Wir machen emanzipatorische Politik. Also wir bewegen uns innerhalb dieser Form, wir können da gar nicht anders denken, außerhalb dieses Politikrahmens. Genau. Das wäre auch schon so der Ansatzpunkt, eine Staatstheorie zu machen, die sich einerseits dieser radikalen Formkritik bewusst ist, dass es eigentlich darum gehen müsste, Politik ähnlich radikal zu kritisieren wie die Ökonomie, nämlich der Formpolitik nach schon. Andererseits man aber immer auch sich immanent positionieren muss, innerhalb politischer Kämpfe, innerhalb dessen, was dann als Politik verstanden ist. Das ist, das soll jetzt dann im Durchgang durch verschiedene Ansätze ein bisschen klarer werden. Also wir haben alle Interessen, die man nur politisch durchsetzen kann. Und Politik ist kaum machbar, völlig außerhalb des Staates. Also sei das jetzt formell, sei das reell, wenn man sozusagen auch als antistaatliche Bewegung immer mit dem Staat konfrontiert ist, sich immer mit ihm auseinandersetzen muss, als Repressionsorgan zum Beispiel, oder auch symbolisch diskursiv, das würde ich sagen, das ist dann schon wieder etwas, was mehr in diese Formebene hineingeht, also dass auch unsere Diskurse, die Art und Weise, wie wir interagieren, wenn wir jetzt politisch aktiv sind, gewissermaßen geprägt sind von einer Formlogik, die nicht das Gleiche ist wie jetzt die ökonomische Formlogik, aber die doch Ähnlichkeiten hat. Also Staatstheorie muss sich dieses eigenen Widerspruches bewusst sein, das wäre meine Einstiegsthese, Kritik der Politik und zugleich aber trotzdem Politik machen. Ja, ich steige ein in die verschiedenen staatstheoretischen Zugänge mit einem ganz, ganz kurzen Aufriss der wenigen Fragmente, die es zum Staat gibt bei Karl Marx. Bei Marx gibt es eben offensichtlich keine explizite Staatstheorie. Das ist ja auch der Grund, warum es so viele Streitereien darum gibt und zu einem unterschiedlichen Grad linke Theoretiker und Theoretikerinnen versuchen zu sagen, wir haben jetzt die richtige Staatstheorie, die Marx hätte machen wollen. Aber es gibt auch einige Momente, an denen man vielleicht ansetzen könnte. Ganz grundlegend schon, das übernimmt Marx von Hegel, macht er eine Gegenüberstellung zwischen dem Staat und der Gesellschaft, beziehungsweise der bürgerlichen Gesellschaft. Bei Hegel, das kennt man ja eh, geht es dann umgekehrt sozusagen darum, dass sich der Weltgeist im Staat verwirklicht. Marx würde das in der andere Richtung deuten, also der Staat ist eigentlich aus der bürgerlichen Gesellschaft, aus der kapitalistischen Logik heraus zu erklären. Weiter sagt er dann, dass der Staat qua Recht, Marx war ja auch Jurist, die ökonomischen Verhältnisse absichern muss und zugleich sich die ökonomischen Interessen aber auch im Staat geltend machen. Damit es sozusagen nicht zu einem Konflikt kommt, muss der Staat gewissermaßen über den einzelnen Interessen stehen. Das ist schon, wenn man so will, ich würde das lesen als eine Art Formkritik des Staates selber. In einem einzigen Text, das ist allerdings eine Frühschrift, das wird natürlich oft kritisiert von verschiedenen Leuten, zur Judenfrage wird er etwas expliziter, was diese Formkritik angehen könnte. Da sagt er, dass der Staat eine reale, aber den Menschen fremde, unabhängige Form der Gemeinschaftlichkeit ist. Also das könnte man natürlich dann auch wieder versuchen, sozusagen rückzubinden auf die Politikform als solche. Der Staat ist dann die falsche Allgemeinheit und als solcher intrinsisch mit der kapitalistischen Ökonomie verwoben. Würde für mich eigentlich eine ziemlich radikale Absage an nicht nur an den Staat, sondern auch an die Politikform, die dahinter ist, bedeuten. Also der Staat als formgebundene gesellschaftliche Instanz. Man kann manche Momente bei Marx so lesen. Es gibt auch natürlich die anderen Momente, also gerade diese unmittelbaren programmatorischen Sachen. Diktatur des Proletariats, das gibt es auch bei Marx. Jedoch um einiges deutlicher bei Friedrich Engels, seinem Kumpanen. Grundsätzlich geht er auch vom bürgerlichen Staat aus, der Engels, aber es gibt eine gewisse Bedeutungsverschiebung. Der Staat ist bei Engels viel expliziter behandelt an manchen Stellen und auch viel einfacher. Also es ist was durchaus greifbarer ist und auch aufgegriffen worden ist von linken Bewegungen, vor allem vom Marxismus-Leninismus. Der Staat ist bei ihm ideeller Gesamtkapitalist und die Staatsgewalt sozusagen der Ausschuss der Bourgeoisie-Klasse. Es ist eine ganz deutlich interessensgeleitete Staatssicht. Der Staat ist also im Klassenkampf bürgerlich und nicht der Form nach bürgerlich. Das ist ja der große Unterschied. Die Handlungsanweisung ist dann auch wieder klar. Staatsgewalt kann oder muss vom Proletariat erobert werden. Also man sollte die Produktionsmittel verstaatlichen. Und der Staat kann so als Instrument der Aufhebung der Klassen oder der Klassenherrschaft auch durch die proletarische Klasse verwendet werden. Also eine instrumentalistische Staatsschicht. Und gewissermaßen ist die Staatsform hier also nicht so richtig vorhanden, wenn überhaupt, dann ist sie irgendwie neutral, also kontra bürgerlicher Staat oder Klassenstaat bei Marx. Und zugleich ist Politik mit dem Ziel der Machtergreifung im Staat eigentlich absolut geboten, das wird nicht hinterfragt. Das hat sich dann auch genauso in der Sozialdemokratie und auch im revolutionären Sozialismus, also in unterschiedlicher Weise natürlich, niedergeschlagen. Also nochmal, für mich dieser staatstheoretische Widerspruch zwischen Form und Interesse. Ist der Staat als bürgerlicher Staat vor allem an die kapitalistische Form gebunden? Also was heißt dieses bürgerlich dann? Das wäre eine vielleicht kritisch-dialektische Perspektive. Staatskritik müsste dann analog zur Kritik der Gesellschaft auch versuchen, die Herrschaft quasi eines automatischen Subjekts oder einer fetischistischen Form im Politischen zu suchen. Oder ist der Staat als bürgerlicher Staat wiederum vor allem durch den Interessenskampf und die darin auftretenden Machtverschiebungen konstituiert? Das ist das, was ich neo-orthodox genannt habe. Das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber die Orthodoxie bezieht sich auf das Weiterhochhalten einer ganz klaren Interessensperspektive, die dann meistens, nicht immer, aber meistens mit Klasse zu tun hat. Also sozusagen die Geschichte ist eine Geschichte der Klassenkämpfe. Und Staatskritik wäre dann vor allem eine Kritik der Herrschaft des falschen gesellschaftlichen Interesses, nämlich des Bourgeoisen, des Kapitalisteninteresses. Ich fange jetzt an mit den Ansätzen, die der zweiten Richtung entstammen, dieser interessensfokussierteren Richtung. Das ist nämlich auch die Richtung, die meiner Meinung nach sehr viel präsenter ist im momentanen Diskurs, also an den Universitäten, aber auch in sozialen Bewegungen, würde ich sagen. Und da kommt man natürlich nicht um Antonio Gramsci herum. Also, ich weiß nicht, wer von euch hat da schon mal was gehört von dem? Okay, gut. Ich hätte mir gedacht, mehr. Aber, ja. Es haben sich viele nicht gemeldet. Gut. Trotzdem glaube ich, dass Gramsci sehr präsent ist in verschiedensten Debatten und auch natürlich in staatstheoretischen Debatten. Das war ja ein zentrales Moment seiner theoretischen Innovation. Wo kommt Antonio Gramsci her? Aus dem sogenannten westlichen Marxismus. Was ist das? Das ist wieder eine Frage, die man in ganz, ganz vielen Vorträgen behandeln könnte. Aber kurz gesagt würde ich sagen, dass der westliche Marxismus aus der Erfahrung kommt, dass die Revolution eigentlich nur im Osten funktionierte. Oder umgekehrt, dass sie überhaupt funktionierte, nämlich gerade im Osten. Weil eigentlich war damals, zu der Zeit, wo Oktoberrevolution war und so weiter, das Brodeln überall in Europa, war die Meinung des etablierten Marxismus, dass zuerst in den Zentren, in den entwickelten kapitalistischen Ökonomien die Revolution kommen würde und dann erst also in den peripheren Ländern. Das war genau umgekehrt. Und das war quasi der Ansatz von Gramsci. Gramsci war selber eigentlich, würde ich sagen, relativ klarer Marxist-Leninist. Also er war auch Führer der KP in Italien. Und er hat eine sehr machtpolitische Fragestellung gehabt. Wieso passiert das nicht im Westen, wieso passiert das im Osten? Und da hat er begonnen mit einer Analyse der Kräfteverhältnisse, wie er das genannt hat, im italienischen Staat. Und hat darauf aufbauend eine Kritik an diesen mechanistischen Geschichtsphilosophien entwickelt. Also dass eben die weiterentwickelten Gesellschaften zuerst revoltieren müssen. Er hat vielmehr dagegen gehalten, dass es eine eigene Komponente des politischen Strategismus bedarf, wenn man so will, also eine eigene Auseinandersetzung mit der politischen Praxis auch, die so nicht vorhanden war im Marxismus der Zweiten Internationale, also das, was davor war. In vieler Hinsicht hat er sich da sehr eng an Machiavelli gehalten eigentlich, also ein durchaus als sehr kalkulierend bekannten Denker und hat auch sehr ein sehr kriegerisches, theoretisches Vokabular eigentlich dann ersonnen. Also er sagt, dass es im Osten oder in den weniger entwickelten Gesellschaften einen Bewegungskrieg gibt oder dass es dessen bedarf, dass da sozusagen da die Klassenverhältnisse noch nicht so sedimentiert sind in der Gesellschaft und dass man da viel unmittelbarer vorgehen kann und dass gerade deswegen im Westen das anders ist. Also im Westen braucht man einen Stellungskrieg, wie er das genannt hat. Und dementsprechend muss man auch den Staatsbegriff erweitern. Es geht also nicht an, dass man dann einfach nur sagt, man erobert die Staatsmacht und das ist gegessen, sondern er hat gemeint, im Westen sind die Staaten, also zumindest im Westen, vielleicht auch im Osten, aber auf jeden Fall im Westen, sind die Staaten viel komplexer. Also sein zentrales Theorem ist das des integralen Staates. Er sagt, dass der Staat die politische Gesellschaft plus die Zivilgesellschaft ist und dass es eben nicht nur im Klassenkampf nicht nur um die Staatsmacht geht, sondern um gesellschaftliche Macht, wenn man so will, um Hegemonie. Also ein Konzept, das den Staat erweitert und kulturelle Aspekte hineinbringt, ideologische Aspekte hineinbringt. Aber was ganz klar bleibt, ist diese politische Interessensperspektive. Es geht immer noch um Klassenkampf. Also das ist das, was man nicht aus den Augen verlieren darf, wenn man sich die Staatstheorie von Gramsci anschaut, weil das oft ein bisschen anders dargestellt wird, vor allem in diesen gängigen Analysen, die man dann heute oft bekommt, die durchaus von anderer Seite her kommen mögen, von eher kulturtheoretischen, oft auch schon poststrukturalistischen Ansätzen. Ja, meine Kritik an Gramsci, ich habe da eigentlich ziemlich viel Kritik, ich habe auch mal einen Artikel dazu geschrieben, im Exit. Ich werde es kurz zusammenfassen. Einerseits fehlt ihm das materialistische Fundament. Also Ökonomie wird eigentlich auf die Klassenfrage reduziert. Die Frage der Formkritik, was wir vorher schon hatten, also Ware, Wert, Geld, Kapital, das fehlt vollkommen. Das interessiert ihn auch gar nicht, weil es geht bei ihm eigentlich nur um diesen Klassenkampf, der dann sozusagen nochmal politischer wird, dadurch, dass er als Macht- und Strategiekampf sich artikuliert. Und diese grundsätzliche Frage, die wir uns ursprünglich hatten, warum machen wir überhaupt Staatstheorie, warum gibt es den Staat, die stellt er in der Weise nicht. Der Staat ist für ihn vorhanden und damit muss man umgehen. Das wäre dann auch schon der zweite Vorwurf. Eigentlich läuft auf eine voluntaristische Politiktheorie raus. Die Gesellschaftskritik, was Staatskritik sein sollte, wird auf einen politischen Strategismus reduziert. Das könnte man Politikfetisch nennen. Der erweiterte Staat ist dann sozusagen das Schlachtfeld für seinen Interessenskampf und den sieht er durchaus, würde man sagen, aus einer interessanten Perspektive. Also ich würde jetzt nicht alles verwerfen, was er da festgestellt hat über die Ausdehnung des Staates in die Zivilgesellschaft und so weiter. Aber bei ihm ist es diese ganz klare Interessensperspektive. Und an manchen Momenten geht das so weit, dass es ein antitheoretisches Moment hat. Das müssen wir dann sozusagen durch die Schriften durchverfolgen. Er nennt das auch Philosophie der Praxis. Und was dahinter steht, ist ganz klar ein Klassenfetisch. Klasse ist das Ein und Alles und der Klassenkampf ist auch das zentrale Moment. Es ist der Motor der Geschichte. Was natürlich da völlig außen bleibt, sind andere Interessensperspektiven, weil es gibt nicht nur Klasse als politisches Interesse. Es gibt zum Beispiel auch ganz zentral in der Geschichte des 20. Jahrhunderts das Interesse der Emanzipation von patriarchaler Herrschaft. Also das ist bei ihm natürlich dann nicht reinbringbar, weil es sozusagen als Grundlage immer diese eine Sache sein muss. Ne? Und ist seine Frau nicht selber Klasse gefangen, die das gab in der Antike? Das mag sein, dass das so gesehen hat, würde ich gar nicht unbedingt sagen, aber ich glaube, dass das keine sehr progressive Perspektive ist. Beziehungsweise würde das dann sozusagen immer noch nicht. Das würde immer noch nicht dann zusammengehen mit der Klassendefinition, die er hat oder die alle haben, implizit, nämlich dass das aus ökonomischen Antagonismen hervorkommt, ja, sozusagen Ausbeutung. Ja, also es geht eigentlich dann nur darum, wie sich dieser Hegemoniekampf historisch kontextualisiert, aber das Subjekt Klasse, das im Hintergrund steht, das wird selber nicht mehr historisch situiert. Und wenn wir aber sagen, dass es sozusagen verschiedene Subjekte, auch verschiedene Emanzipationsbewegungen gibt, dann müsste man doch sagen, die müssen selber noch historisch erklärt werden in ihrer Genese. Die sind ja nicht immer schon da gewesen. Wobei, er würde das vielleicht sagen. Also. Aber dann hat man halt wieder nur die eine Fixierung. Gut, das werde ich jetzt vielleicht ein bisschen schneller machen. Start bei Louis Althusser. Althusser ist deswegen so wichtig, weil von ihm aus sich ganz viel entwickelt hat. Also war so eine gewisse Weichenstellung. Das Werk selber kann ich, glaube ich, nicht einmal annähernd hier darstellen, weil es sehr komplex ist, in unterschiedliche Richtungen geht. Es ist jedenfalls stark beeinflusst vom französischen Strukturalismus, einer gewissen antidialektischen Relektüre des Kapitals gegen Teleologie. Da wird gesetzt eine strukturale Kausalität, das interessiert vielleicht jetzt hier nicht so sehr, und ganz unmittelbar gegen diese Form- und Fetischkritik. Also er sagt ja, dass es einen epistemologischen Bruch gibt im Werk Marx und diese ganze Fetischformsache, das quasi gehört alles zum jungen Marx und den brauchen wir nicht. Auch die Schrift zur Jugendfrage zum Beispiel. Die Gesellschaftstheorie wird bei ihm, würde ich sagen, in gewisser Weise zu einer Ideologietheorie und auch der Staat wird dementsprechend umgedeutet. Das ist etwas, was schon Anleihen nimmt bei Gramsci, aber das Ganze nochmal ein bisschen radikaler entwickelt. Der Staat tritt dann auf als Ensemble von repressiven und ideologischen Staatsapparaten. Die repressiven sind das, was man sozusagen so unmittelbar unter Staat versteht. Die ideologischen sind das, was man mit Gramsci vielleicht als den erweiterten Staat fassen könnte. Aber es geht ein bisschen weiter. Sein Ansatz war, also er wollte diese ganzen formtheoretischen Dinge wegbekommen. Das ist natürlich nicht so einfach bei Marx. Und deswegen hat er sich überlegt, ja, wie bekomme ich jetzt sozusagen diese Politik und diese Ideologieebene in den Vordergrund? Weil eigentlich ist das bei Marx der Überbau. Er nennt das dann auch immer noch Überbau, aber in Wirklichkeit spielt das dann die Hauptrolle. Und er hat gesagt, der Staat ist die ideologische Reproduktion der Produktionsverhältnisse. Und eigentlich ist das das Moment, das für ihn alleinig zählt. Diese ganze Ökonomie, dieser Ökonomismus, den er auch kritisiert, das will er nicht mehr. Also das Basisüberbauschema wird, das er selber zu kritisieren ist natürlich, aber das behält er eigentlich dann noch bei. Aber er redet nicht mehr über diese Basis, was dann die Ökonomie ist, was auch, glaube ich, schon völlig falsch versteht, aber das ist ja egal. Ja? Für ihn ist nämlich die Rede über die Ökonomie allein durch die Ideologien und dann durch den Staat hindurch möglich. Also diese ideologischen Apparate, die sind verantwortlich für die Anrufung der Subjekte bei ihm, die produzieren die Einzelnen. Das ist dann sozusagen diese andere Richtung, die er begründet hat gewissermaßen, was dann Poststrukturalismus wurde. Und das ist das zentrale Moment, das ist auch das zentrale Moment des Staats bei ihm, würde ich sagen, also die ideologischen Apparate. Zur Kritik an Althusser, da könnte man wieder einiges sagen, also allein schon die Art und Weise, wie er Marx-Lektüre betrieben hat, also ich glaube, da ist ziemlich viel Unfug dabei. Aber staatstheoretisch würde ich sagen, dass noch mehr als bei Gramsci in dem Prinzip der moderne Staat als solcher gar nicht interessiert. Also vor allem auch nicht dann im Widerspruch zur Ökonomie. Der Widerspruch zwischen Form und Interesse, den wir vorher schon mal hatten, wird gar nicht gesehen. Der ist für ihn nicht relevant. Also der wird quasi eingefroren. Und der Klassenkampf selber ist auch nicht mehr so etwas Unmittelbares, sondern der ist eigentlich in der Ideologietheorie aufgegangen und wird dort dogmatisiert. Also es ist schon bei ihm immer Klassenkampf, auch im Staat, aber durch diese Ideologien hindurch. Und das wird dann oft sehr komplex, auch wenn man Althusser liest. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Phasen des Werks. Aber ja, das ist, denke ich mal, die Essenz. Und damit hat er quasi eine Offenheit für eine gewisse poststrukturalistische Lektüre hergestellt, poststrukturalistische Philosophie, die dann sozusagen das Moment der Kontingenz noch stärker hervorhebt. Da ist dann die Klassenperspektive völlig weg. Der Staat sollte das heißen. Der Staat wird dann als Struktur zur großen Erzählung und interessiert überhaupt nicht mehr. Ich würde sagen, das ist angelegt bei Althusser. Und zugleich hat er auch eine Offenheit gegenüber dann diesen regulationstheoretischen, strukturalistischen Staatstheorien, die habe ich jetzt nicht mehr erwähnt, aber die sind maßgeblich dafür verantwortlich, würde ich mal sagen, dass das Staatsmodell des Fordismus, also des funktionierenden Normalkapitalismus, der so im 20. Jahrhundert präsent war, dass dieses Modell immer noch in den Köpfen herumspukt und gewissermaßen auch jetzt bei kritischeren Leuten als Grundmodell immer noch fungiert. Der letzte von den dreien, die in dieser Interessensperspektive drinnen sind, oder auch neo-orthodox, wie ich das nennen würde, ist Nikos Polanzas. Und Polanzas ist genauso wie Gramsci in aller Munde in letzter Zeit. Sehr, sehr stark rezipiert worden, vor allem ab 2000 in der akademischen Debatte. Und im Prinzip geht Polanzas sowohl von Althusser, beziehungsweise dann auch von Foucault, der selber Althusser-Schüler war, und aus, aber auch von Gramsci, und versucht dann eine gewisse Synthese zu machen. Er ist aber in gewisser Weise doch weiter als diese beiden, weil er sich nämlich des Problems der relativen Autonomie, des Überbaus bzw. des Staates schon bewusst ist. Also er sagt, dass diese einfache Interessensperspektive, ja, das haut dann vielleicht auch nicht so hin. Und bei ihm ist die Definition von Staat die der materiellen Verdichtung des Kräfteverhältnisses der Klassen. Das klingt jetzt mal sehr schön und das wird auch ganz oft zitiert, aber eigentlich ist da selber immer noch dieser Widerspruch zwischen einer, wenn man so will, institutionell gefestigten Materialität, der Staat doch irgendwie so als handelndes Subjekt, und der Staat eigentlich nur als Verdichtung der Kämpfe drinnen. Also sozusagen die Interessensperspektiven setzen sich dann fort im Staat, und der Staat ist dann der Kampfplatz für diese Interessen. Also wie er das dann argumentiert hat, kann man durch das ganze Werk durchverfolgen. Also sehr interessant zu lesen, die Staatstheorie ist auch übersetzt, schlecht übersetzt. Aber er kommt zu sehr interessanten einseitigen Auflösungen. Also was man vielleicht vorausschicken sollte, er interessiert sich eigentlich natürlich auch hauptsächlich für die Politik und für die Perspektive des Klassenkampfs im Staat. Also Ökonomie, man wird wenig unmittelbar ökonomietheoretische Ausführungen finden jetzt bei Polanzas. Also es gibt schon ein paar, es gibt deutlich mehr als bei Gramsci und sinnvollere als bei Althusser. Aber eigentlich geht es ihm um die Präsenz des Politischen in der Ökonomie und in dem Produktionsverhältnis. Also er möchte das auch stark machen, dieses politische Moment. Und das will er deswegen machen, weil bei ihm natürlich auch der Klassenkampf letztendlich der Motor der Geschichte ist. Das hat natürlich eine gewisse problematische Komponente drinnen schon, weil die Stellung der Klassen in den Produktionsverhältnissen bei ihm resultiert aus den Machtbeziehungen, die bereits in den Kämpfen und Praktiken drinnen sind. Also sozusagen die Frage von Henne und Ei ist bei ihm nicht wirklich geklärt. Der Klassenkampf findet im Staat statt, ist aber auch konstitutiv für den Staat, und der Staat ist aber gleichzeitig strategisches Feld und auch strategischer Prozess. Also sowohl dieser Prozess als auch diese Feldperspektive. Er kann aber nicht sagen, wieso ist denn das Feld überhaupt da, und er kann auch nicht sagen, warum wird der Prozess genau so, wie das dann mit diesem Staat aus regelmäßig wiederkommt. Ja, also für ihn sind diese Widersprüche eben solche der einer gespaltenen Klassengesellschaft. Das wäre auch schon der Ansatzpunkt für eine Kritik an Polanzas. Also, ich tue ihm jetzt natürlich Unrecht. Ich tue den allen hier Unrecht, weil ich sie so kurz zusammenfasse und kritisch abwatsche. Also, die haben sehr viele interessante Aspekte gebracht, die man auf jeden Fall auch aufarbeiten muss. Und da ist nicht alles blöd da drinnen. Ne? Aber das ist jetzt dann natürlich eine darstellungspragmatische Problematik. Die Kritik an Poulantzas, er hat eigentlich eine widersprüchliche Position zwischen Materialität und Klassenkampf. Diese Verdichtungsmetapher steht der Materialität gegenüber. Deshalb hatten wir vorhin in diesem Satz, der Staat als materielle Verdichtung des Kräfteverhältnisses der Klassen. Also dieses Materielle und Verdichtung, das sind eigentlich zwei gegenseitige Pole. Und das sind genau diese Pole, wenn man so will, Instrumentalismus und Staat als autonome Institution, als Form. Er stößt immer wieder auf diesen Widerspruch, aber die Vermittlung oder die Auseinandersetzung bleibt bei ihm, glaube ich, relativ unklar, wenn man dieses Buch so durchliest. Es ist auch sehr schwierig zu lesen an manchen Stellen und manchmal hat er das Gefühl, er schreibt sich da um Dinge herum, aber ja, ich würde sagen wiederum, dass das Problem dieses letztliche Klassenprimat ist, das er hat. Also er kann das nicht erklären, warum die Klasse das zentrale Moment sein soll, warum die das einzige Interesse ist, das sich dann verdichtet im Staat. Und gleichzeitig kann er dann aber umgekehrt dieses Problem der Materialität, der Formen, auch nicht wirklich begründen. Also er ist sich bewusst dessen, dass man das sich mit ihm auseinandersetzen muss, aber er kriegt das nicht hin. Die Vermittlung von Form und Interesse gelingt ihm nicht wirklich. Trotzdem ist es auf jeden Fall lesenswert, also ich würde das allen empfehlen, weil es einer der wenigen Versuche ist, so etwas wie eine systematische Staatstheorie aufzumachen. Also er setzt sich mit ganz vielen Aspekten auseinander, die zur Staatstheorie relevant sind und dementsprechend ist es auch, selbst wenn es schon als Vorlage für Kritik dient, das auf jeden Fall lohnend. Letztlich würde ich aber trotzdem sagen, dass diese ökonomische Formebene und dann auch die Frage nach der Formkritik des Politischen bei ihm unterbeleuchtet bleibt. So, als letztes eine Perspektive, die das, glaube ich, ein bisschen besser hinbekommt, die aber nicht mehr so aktuell ist in letzter Zeit. Da gibt es recht wenig Auseinandersetzung schon, aber recht wenig forttreibende Beschäftigung, würde ich mal sagen. Das ist eben diese Formanalyse des Staates selbst. So wirklich explizit gemacht wurde das meines Wissens, also das durchgängige Diskurs, nur in einer Auseinandersetzung, und das ist die sogenannte Staatsableitungsdebatte. Die hat in Deutschland in den 70ern, ist vielleicht noch in die 80er hinein stattgefunden. Zentrale Proponenten waren also Leute wie Joachim Hirsch, den kennt man vielleicht noch, Christel Neusüß, dann hat es da einen Aufsatz gegeben von Flato Fuisken und Elmar Altvater hat auch mal was geschrieben dazu. Also es waren eigentlich zentrale Leute, die man heute vielleicht auch noch kennt als linke Intellektuelle. Aber diese Debatte ist trotzdem eingeschlafen, würde ich mal sagen. Sie war natürlich auch historisch bedingt, nämlich sozusagen hat es mit einer bundesdeutschen konkreteren Debatte zu tun gehabt, nämlich nach den formalen Grenzen von Interessenspolitik im Staat. Also das, was wir vorher schon ganz theoretisch hatten bei diesen anderen Leuten, war damals Thema, das ist vielleicht heute immer noch Thema, nämlich die Frage nach dem, was damals Sozialstaatsillusion genannt worden ist. Das war auch der Ausgangsessay von Christel Neusüß und wer der geheißen? Wolfgang Müller, glaube ich. Ja. Und die sind eben davon ausgegangen, dass damals in der Debatte Leute gesagt haben, ja, sozusagen der Sozialstaat, der kriegt das hin, der kann die Krise verwalten, der kann hat so viel Autonomie und ist so relevant gestaltungsmäßig, dass man sich da jetzt nicht die Frage stellen muss, gibt es da Grenzen? Ja? Und Sie haben eben sehr wohl gemeint, ja, es gibt Grenzen, es gibt formgebundene Grenzen von dem, was möglich ist mit staatlicher Politik. Und in dieser Debatte, die eigentlich sozusagen ganz einen praktischen Ursprung hatte, dann aber sehr abstrakt wurde, ging es ganz explizit dann auch um die Frage nach dem Verhältnis von Ökonomie, wenn man so will, von Wertgesetz und von Staat bzw. Politik oder Politikform. Also die zentrale These war, dass es eine Besonderung des Staates gibt, dass der Staat sozusagen was Eigenes ist, sein muss, auch mit Marx durchaus, also quasi muss extern sein, damit er Interessen vermitteln kann, aber er gleichzeitig formgebunden bleibt, also sozusagen in sowas wie kapitalistischen Formen drinnen bleiben muss und dementsprechend auch eingeschränkt ist. Eine sehr starke Bezugsquelle war der sowjetische Rechtstheoretiker Eugen Paschukanis, auch ein sehr interessantes Buch, das man jetzt auch wieder bekommt, Allgemeine Marxismus und Allgemeine Rechtslehre. Der hat sich die Frage noch ein bisschen unmittelbarer klassentheoretisch gestellt, aber eigentlich also hat er sehr viel dieser Formkritik schon im Kopf gehabt, würde ich sagen. Warum nimmt die Klassenherrschaft in der Moderne überhaupt die Form des Staates ein? Warum gibt es denn diesen Staat immer wieder? Warum gibt es nicht so etwas wie unmittelbare Unterdrückung durch die Kapitalisten und Kapitalistinnen? Und seine Antwort war, dass es sozusagen das, die Rechtsform und die Rechtssicherheit immer auch bedarf, um sowas wie Warenökonomie, wie auch dann die Warenform herstellen zu können. Mhm. Aber dann steht der Unterschied im Kapitalismus, oder warum die Klassenherrschaft in der Kapitalismus von der Stadt sein? Jetzt geht es ja um die, hat sich der Paschkunin andersrum gefragt, ob Gedanken gemacht, warum der Staat im Sozialismus existiert? Ja, da kann man natürlich sagen, da war Paschukanis schon ein bisschen kritischer als die meisten anderen seiner Zeit. Also das sind auch wieder innersowjetische Debatten dann gewesen, weil es gab Leute, die haben gemeint, man muss sich nicht auseinandersetzen mit dem Recht als solchen. Das Recht, das kann man einfach neutral nutzen. Und er hat gemeint, na, man muss dann schon aufpassen. Also es gibt gewisse Momente, und vor ihm war das dann vor allem das Privatrecht, also eben, die sind ganz intrinsisch verknüpft mit der kapitalistischen Ökonomie. Und darin angelegt ist natürlich auch schon eine Formkritik, also sozusagen von Ware, Wert, Geld, vor allem bei ihm dann auch Kapital ist eh abgeschafft gewesen offiziell. Ja. Und er hat sich da stark gegen also, eine eher positivistische rechtstheoretische Schule gewandt, die es da gab in der Sowjetunion, und hat eben gemeint, ja, das muss man schon auch abschaffen. Man muss einiges radikaler auch die Rechtsform als solche kritisieren, sagen wir mal so, in die Richtung gehend. Ja. Das ist nur so der Ansatzpunkt. Also eigentlich das, was man vielleicht auch produktiv dann weiterlesen könnte, dass es ja im sozusagen real existierenden Sozialismus durchaus ganz viele Aspekte gegeben hat, die man kapitalistisch nennen müsste. Also das war jetzt, würde ich auch sagen, kein grundlegend anderes System. Und das hat er gewisserweise erkannt. Ja, genau. Das Privatrecht, vor allem das Privatrecht, aber auch vielleicht weitergehend Recht, ist bei ihm ähnlich wie bei Marx eben diese kapitalistischen Formen eine objektive Gedankenform, also sozusagen die muss vorhanden sein, damit das System funktioniert. Und dieses Recht, das braucht natürlich einen Rahmen, der es ermöglicht und der es sozusagen immer wieder herstellt und der auch das Ausbrechen von unmittelbarer Gewalt dann verbietet, Gewaltmonopol und den Rechtsvertrag ermöglicht. Und dieser Rahmen, diese neutrale Instanz der Rechtsetzung ist natürlich der Staat. So, das ist, würde man sagen, auch schon eine ganz zentrale These der Staatsverbreitungsdebatte. Also der Staat muss eine, nämlich allen Interessenskämpfen und auch institutionellen Verstetigungen vorgängige Form zuerst mal sein. Also man muss ihn so formtheoretisch begründen, auch aus dem Warentausch heraus bei Paschukanis. Und dementsprechend muss man auch ein dialektisches, also ein widersprüchliches, aber zugleich aufeinander bezogenes Verhältnis zwischen der Werts- und Politikform annehmen. So, man kann natürlich auch an der Staatsableitung einiges kritisieren. Ich würde vor allem kritisieren daran, dass sie unvollendet ist. Also dieser Widerspruch Politik-Ökonomie, der wurde das sehr gut gesehen. Überhaupt auch diese Widerspruchsperspektive. Insgesamt gibt es aber relativ wenig weiterführende Theoriebildung. Das hängt teilweise auch damit zusammen, dass diese Debatte ungünstig verlief, also von der Art und Weise, wieder ein abstrakter theoretischer Diskurs weitergetrieben wurde. Und eben so zentrale Leute wie Joachim Hirsch kommt dann zu der Aussage, ja, die Debatte war wichtig, aber die ist jetzt zu Ende geführt. Also das ist auch so ein bisschen, wir wollen das eigentlich gar nicht mehr, das wird dann alles so kompliziert. Ist jetzt inzwischen auch Regulationstheoretiker und sehr so an Pulanzas und Ähnlichem interessiert. Ja, was man vielleicht auch kritisieren könnte, ist, also, dass es zu sehr auf den Staat und wieder also über die Rechtsform kommend auf den Warentausch fixiert ist und die Politikform als solche nicht in den Fokus rückt. Die Debatte heißt ja auch Staatsableitungsdebatte, also es geht um die Ableitung und da ist natürlich schon ein sehr einseitiges Verhältnis irgendwie angelegt darin. Also es, man könnte sagen, das ist ein bisschen ökonomistisch. Man sagt, es gibt da die Ökonomie, die wird dann auch reduziert oft auf den Austausch. Und aus der Ökonomie versuchen wir jetzt den Staat abzuleiten. Man untersucht nicht diese Widerspruchslogik selber als das Dialektische. Produktion fällt damit natürlich flach und dieser Zwang, der da drin vorherrscht und was ganz zentral vielleicht auch ist und was auch sozusagen der Pashukanis durchaus übersehen hat, dass die Frage des Gewaltmonopols und des unmittelbaren Zwangs, also diese eher technischen Aspekte, wenn man so will, auch des öffentlichen Rechts, dass die unterberücksichtigt bleiben. Also das, was nämlich in dieser interessenstheoretischen Perspektive durchaus vorkommt, wenn auch teilweise vielleicht nicht so abstrakt oder so formkritisch, diese Machtpolitik als eigener Aspekt und auch die Kämpfe darum, das wird hier, dann ist es hier eigentlich gar nicht mehr möglich in dieser Perspektive. Und ich würde sagen, dass in der Hinsicht keine kritische Wendung von Gramsci und auch von den anderen Autoren in dieser Tradition durchaus notwendig wäre. Und auch bei der Staatsableitung bleibt die Widerspruchslogik dann oft auf Klassenantagonismus verwiesen oder zumindest auf eine ökonomistische Deutung, weil eben diese Widerspruchslogik selber nicht so benannt wird. So, Zwischenbilanz. Die Staatstheorie bleibt im Widerspruch zwischen diesen zwei Seiten verfangen. Einerseits die Perspektive der Formanalyse und der Ableitung aus der Zirkulation, die Gewalt und die Interessenskämpfe ignoriert. Also das wäre die Form- und Materialitätsdimension, wenn man das auch mit Pulanzas dann Materialität so nennen will. Und andererseits die Fokussierung auf die sozialen Antagonismen und die Politik als Machtkampf. Wobei jedoch die Frage aus dem Blick gerät, warum es denn diese Form überhaupt gibt, in der das stattfindet. Also das ist, wenn man so will, eine Kontingenz- und Prozessdimension. Die Ebene der Staatskritik wird von diesen staatstheoretischen Ansätzen deswegen meiner Meinung nach nicht erreicht, weil einfach dieser Widerspruch als solcher nicht thematisiert wird, sozusagen, dass man beide Seiten betrachten muss und sich manchmal auch überhaupt auf der Ebene auseinandersetzen muss damit. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich da Antworten habe, aber ich glaube, das wäre der Beginn für eine Problemstellung. Das ist natürlich schwierig, weil wie das so ist bei der Dialektik, beginnt man dann dauernd zwischen diesen Seiten hin und her zu oszillieren. Das ist bei Pulanzas ganz deutlich. Also Wenn man Polanzas liest, dann könnte man nicht sagen, das ist ein verkappter Dialektiker, der keiner sein will, weil er immer wieder zwischen diesen Materialität und zwischen dieser Interessensperspektive hin und her changiert, aber das er unvermittelt tut, also da ist keine Struktur dahinter und schlussendlich kommt dann immer die Klasse. Also das ist dann das, was halt draufgepopft wird. Das ist auch sonst recht üblich, das ist eine einseitig dogmatische Auflösung dieser Widersprüche. Demgegenüber muss man sich halt auch die Frage stellen von einer Prozesslogik, einer Widerspruchslogik, die prozessiert gewissermaßen. Ne? Ja, wir können jetzt mal vielleicht hier eine kurze Pause machen für Nachfragen. War jetzt auch der größere Teil schon. Und was jetzt dann noch kommt, wird ein bisschen konkreter vielleicht, weil wir schon langweilig geworden ist. Vielleicht, wie viel Zeit, was haben wir Zeit bis? 16:30, wir haben Schluss oder so laut. Haben wir noch eine Stunde Zeit, ne? Dann haben wir noch eine Stunde Zeit. Ja, also das geht jetzt dann locker aus, ja. Dann können wir durchaus jetzt mal eine kurze Fragerunde machen oder auch Diskussionsrunde und dann würde ich den Rest dann nachher noch machen. Ich weiß nicht, ob eine Illustrierung notwendig ist für Leute, die jetzt, sich nicht damit beschäftigt haben. Also Politik als Form, also was heißt denn das überhaupt? Weil normalerweise wird Politik eben nur als das Aushandeln von Inhalten oder Interessen verstanden. Und so, was soll denn jetzt da die Form bitteschön sein? Genau, also ich glaube, das kommt dann nachher nochmal ein bisschen stärker. Ist das so? Ja. Aber vielleicht so kurz umrissen, würde ich sagen, dass die Perspektive, dass das Handeln, das wir als politisch benennen, eigentlich immer schon ein bisschen was anderes ist, als das Handeln, was sozusagen in der Alltagskultur stattfindet. Ich würde sagen, es ist nur ein bisschen was anderes, also es erscheint so, als ob es nur ein bisschen was anderes wäre, das ist das Spezifische am Politischen, was am Ökonomischen ja ganz anders ist, sondern es ist eigentlich ganz was anderes. Das merkt man dann, je mehr man in politische Institutionen hineinkommt, oder also es müsste jetzt gar nicht staatlicher nur sein. Es gibt gewisse Eigendynamiken der Macht, das was Machiavelli auch so wunderbar sehr, sehr kühl und nüchtern dargestellt hat. Und diese Eigendynamiken, die treten immer wieder auf. Also die sind, würde ich sagen, fast genauso ein Formzwang wie diese die kapitalistischen Formen, die man hat im Ökonomischen. Nur sind die nicht so deutlich, weil die natürlich sehr viel pluraler sich aktualisieren und vom Inhalt her nicht so klar sind, weil die auch dieses Moment da wirklich der zwischenmenschlichen Assoziation ausmachen. Das ist ja Politik. Also wenn wir sagen, wir sind politisch aktiv, dann ist das ja auch was Positives bis zu einem gewissen Grad. Und diese Politikformkritik würde quasi da reingehen und sagen, ja, aber da ist immer noch ein ganz, ganz komisches Moment der Form, des Formzwanges drinnen in diesem ganzen politischen Handeln, das wir auch kritisieren müssen. Das heißt nicht, dass wir das sozusagen nicht auch weiter betreiben müssen notwendig, weil wir müssen ja unsere Interessen artikulieren, aber das sozusagen das muss selber auch nochmal kritisiert werden. Das kommt nachher dann auch nochmal ein bisschen. Aber ich finde halt den Punkt dann erst interessant, weil über was sollen wir jetzt diskutieren? Wir könnten uns darüber streiten, ob du Gramsci das so richtig liest und was du als Kritikpunkte formuliert hast, aber ich weiß nicht, ob das jetzt einen wirklichen Sinn hat, das hier zu thematisieren, sondern eigentlich verteidigst du ja dann eine andere Position und über die zu diskutieren, also das ist jetzt mein Interesse, lohnt sich mehr als jetzt da über deine Lektüre von dem, oder ich weiß jetzt nicht. Ja, also ich habe mir nur gedacht, wenn es anfangen zu kritisieren, aber das ist wenn es konkrete sozusagen Nachfragen jetzt gibt, auch Verständnisfragen vielleicht bei den Darstellungen der Autoren, die da jetzt so relativ schnell durchgegangen wurden. Aber das muss jetzt auch nicht sein, also ich kann auch weiter. Nee, das war jetzt gemeint. Ja, nein. Das ist nur. Wenn es da jetzt nichts gibt, dann Ja, das war sehr kurz. es ist auch relativ komplex, es wird ein bisschen psychoanalytisch bei ihm und er stellt sich die grundlegende Frage, wie denn jetzt das sozusagen das kapitalistische oder wenn ich das so nenne, aber wie das Subjekt zum Subjekt wird. Und seine Perspektive ist eben so eine wenn man so will, performative, wird das später dann im Postdoktorismus genannt. Also dadurch, dass ich, dass nämlich die Staatsapparate bei ihm das Subjekt anrufen oder den Menschen anrufen, den Menschen gibt es bei ihm dann aber gar nicht mehr, und sagen, du bist so, du bist so, du bist so, wird der Mensch erst zu dem, ja? Also in dieser Prozessperspektive. Und das ist ein bisschen was, womit er eigentlich diese Materialitätsperspektive des Staates hintertreibt, würde ich sagen. Also das ist auch dann die Offenstelle für poststrukturalistische Ansätze, die dann halt sagen, es gibt nur noch diese Prozessperspektive des Anrufens und der Performativität. Also das, ja. Ich wollte noch ergänzen, als das Beispiel ist ja von der Polizist, das hat ja auch was für sich, also ich würde das nicht verwerfen. Das Problem ist nur, wie vermittelt man das mit dieser Materialitätsperspektive, dass es da ja aber auch irgendwas geben muss, dass das anruft. Also es kann nicht nur dieser aktuelle Prozess sein. Ja? Also wäre zumindest meine Kritik. Hast du noch eine Frage? In kleinen Gruppen dann noch ein bisschen diskutieren, dann habe ich weniger zu tun. Aber wenn es genug Fragen so gibt, dann ist es natürlich auch möglich. Ja. Diese Prozessperspektive, wie ich das genannt habe, das wird jetzt alles ein bisschen fragender und vielleicht auch offener für Kritik. Kritik der Politik als also quasi in diesem Widerspruchsfeld sich bewegendes oder als sich bewegender Widerspruch vielleicht auch. Ne? Einerseits, nochmal um mich zu wiederholen, damit das auch deutlich wird, muss diese Formperspektive, glaube ich, für eine Kritik der Politik und des Staates eine Rolle spielen. Das ist ein Teil, den ich weggelassen habe vorher. Also ich wollte eigentlich auch noch was machen zu feministischen Staatstheorien. Das ist sich aber zeitlich leider nicht mehr ausgegangen. Ich glaube, das hätte ich dann auch noch nicht geschafft, das nochmal so darstellungslogisch hinzubekommen, weil da gibt es wahrscheinlich noch weniger Background in der Hinsicht. Und es wird dann auch komplexer, wenn man versucht, das zu vermitteln. Ja, aber der Staat sozusagen als das notwendige Andere des warenproduzierenden Patriarchats, ich lese das einfach mal so vor. Die Politikform sollte man eben homolog, quasi nicht gleich, nicht ableitungsmäßig betrachten zur ökonomischen Form, was ich vorher schon versucht habe anzudeuten in dieser Formkritik der Politik. Und natürlich geht es da stark auch um die Regulation der Anarchie des Werts, wenn man so will, oder des Marktes, des Werts, der in der Konkurrenz sich durchsetzt. Darüber hinausgehend ist aber die Politikform auch für Regulation von oder für die Herstellung ganz stark von gewissen Momenten der Gesellschaftlichkeit selber verantwortlich. Ohne den Staat wird es im Kapitalismus keine Gesellschaftlichkeit geben. Also es wird nicht funktionieren. Also, diese reinen Marktperspektiven, die können nicht aufgehen. Also, das ist, wenn man so will, ist der Staat teilweise das Vernünftige, kontrollierende Moment noch sozusagen in dieser Gesellschaft. Die tautologische Selbstzweckperspektive des Werts, würde sonst dann einfach mit allem, was irgendwie an menschlichen Bedürfnissen und so weiter existiert, sofort den Chaos machen. Und in dieser Formperspektive ist es auch wichtig, die Rechtsform als Ausdruck der Verallgemeinerung von Fetischismus, vom modernen Fetischismus, auch vom wahren Fetischismus vielleicht vielleicht etwas verkürzt zu beleuchten. Gleichzeitig ist aber in dieser Prozessperspektive auch die, dieser Widerspruchsperspektive auch die Interessensseite wichtig. Also der Staat ist auch ein Feld der Auseinandersetzung um direkte, wenn man so will, Herrschaft, nämlich um Herrschaft über das Gewaltmonopol. Also es geht dann einfach um diese Souveränität, nämlich das auch überhaupt machen zu können, also sozusagen, was in dieser Formperspektive vorgegeben wird. Also das ist ja auch ganz schön viel. Das ist ja nicht so, dass es da nicht ein großes historisches Moment der Offenheit gibt von dem, was innerhalb dieser Form Staat geht. Ja. Und zugleich ist aber Politik auch in dieser Interessensperspektive das einzige gültige, nämlich das einzige öffentlich gültige Handlungsmuster mit verallgemeinender Entscheidungskompetenz. Also diese Politikform ist was, um das man nicht herumkommt. Wenn man Interessen artikulieren will, dann muss man das in der Politikform machen. Das muss man sich auch bewusst sein. Also so, es gibt da durchaus auch Teile von linken Bewegungen, die sich da versucht haben, eher zu rauszuhalten. Keine Ahnung, so wir gehen aufs Land und machen unsere Kommune und nur noch, wir sind nett miteinander, aber das haut auch nichts hin. Also da gibt es ein Problem, dass du dann einfach deine Interessen nicht mehr verallgemeinern kannst und dass dann diese relevante Frage nach der Entscheidungskompetenz, die abhanden kommt. Vielleicht auch bis hinein in die eigenen Strukturen, wenn man sich das nicht dann präsent hält. Also es gibt diesen Machtkampf von unterschiedlichen Interessen, wie ihn dann auch Gramsci dargestellt hat, aber meiner Meinung nach aus einer etwas falschen Perspektiven. Aber das ist formgebunden zu betrachten. Ich würde also diesen Politikfetisch, die Kritik der Politikform quasi als Vermittlung von Form und Interesse betrachten. Man könnte sagen, dass also die Politik eben nur scheinbar ein offener, allgemeiner Entscheidungsprozess ist. Also Politik erscheint uns ja jetzt sozusagen alles Mögliche zu sein. Wir machen ja wahrscheinlich hier auch alle Politik oder wir wollen Politik machen. Ne? Und da würde ich sagen, also wie ich schon vorher kurz angedeutet habe, es ist eben nicht ein absolut kontingentes und offenes, einfach nur ein Verhandlungsprozess, wie das auch bei Habermas da zum Beispiel kommt. Ja? Sondern das ist, da ist eine gewisse Formgebundenheit drinnen. Ja? Und die hat auch zu tun mit der, wenn man so will, mit diesen ökonomischen Formen. Aber ist nicht auf sie reduzierbar. Das ist regelmäßig gebunden an spezifische Machttechniken, an das, was man Repräsentativität nennt, an repräsentative Formen und an gewisse institutionelle Settings, die, würde ich sagen, relativ genuin modern sind. Da Gramsci zu lesen, das ist durchaus spannend, und auch Machiavelli. Also Machiavelli ist ein wirklich sehr kluger Mensch gewesen, wenn man den kritisch liest. Und es gibt ja einige Leute, die überhaupt sagen, er war selber auch kritisch. Aber ja. Und da ist eigentlich sehr viel explizit drinnen, was diese Politikform ausmacht. Zugleich ist diese Form aber immer auf die Warenproduktion, auf die Aufkommen da immer schon verwiesen gewesen. Politik als Form ist also eigentlich schon stets problematisch, aber gleichzeitig ist sie immer notwendig, nämlich auch notwendig für Emanzipation auch von der Form selbst schlussendlich, weil sie die einzige Möglichkeit ist, Interessen auszudrücken. Jetzt wird es noch ein bisschen assoziativer vielleicht. Jetzt versuche ich eben vielleicht auch ein bisschen den Anschluss an das Thema von dieser Konferenz, ein paar so Momente der Durchsetzung von Staatlichkeit zu thematisieren. Das ist dann vielleicht auch ein guter Diskussionsstoff, weil das kann man durchaus wahrscheinlich auch kritisieren. Also ich würde sagen, es gibt ähnlich wie es nicht absolut theologisch, aber durchaus einer gewissen Dynamik folgend eine Durchsetzung der Warenproduktion gibt, gibt es auch eine unterschiedliche Formen der Durchsetzung der Staats- und Politikform. Also das ist vermittelt zu betrachten, aber eben nicht reduzibel aufeinander. Wenn man so will, gibt es sozusagen am Anfang der kapitalistischen Entwicklungsgeschichte diesen absolutistischen Staat als Geburtshelfer mit den damals notwendigen, auch ökonomischen Seiten der Ökonomie der Feuerwaffen, aber auch der allgemeinen gesellschaftlichen Verdichtung, die sozusagen mit der Renaissance dann begonnen hat. Man darf das jetzt nicht nur auf das rein Ökonomische reduzieren. Und da gab es auch immer wieder natürlich Bruchstellen und Offenheiten, wo sich das ganz anders entwickeln hätte können. Ja. Aber ex post kann man das mal so sagen. Dann ein zentrales Moment auch der liberale Staat als dann die tatsächliche Durchsetzungsinstanz der bürgerlichen Gesellschaft auch, also des bürgerlichen Individuums, des bürgerlichen Subjekts, was ja auch ganz wichtig ist, das mal historisch zu kontextualisieren. Und dann natürlich der fordistisch-demokratische Regulationsstaat, das, was ganz, ganz viele Linke auch immer beschäftigt hat, weil man da ja auch irgendwie gesehen hat, dass es vielleicht auch einen netteren Kapitalismus geben könnte. Und der ist quasi das, wenn man so will, das funktionale Äquivalent eines noch produktiven Kapitalismus. Und schlussendlich die Frage des Jetzt-Zustands, dessen, was man so einen postfordistischen Staat benennt. Und da ist natürlich eine große Offenstelle da, das ist durchaus noch nicht endgültig, auch in den Theorieansätzen, die ich da jetzt referiert habe, endgültig behandelt, was denn das jetzt sein sollte. Auf jeden Fall ist es irgendwas zwischen fehlender Regulation, nämlich genau diese Aspekte, die im Regulationsstaat des Fordismus vorhanden waren, die fehlen immer mehr, und aber auch ein Moment der Auflösung in einer Internationalisierung. Ja, da stellt sich natürlich dann die Frage nach den Perspektiven von Staatlichkeit selber. Das ist dann meiner Meinung nach, also gerade heute umso evidenter, immer auch eine Frage nach der Krisenhaftigkeit und der Möglichkeit von Krise von Staat und Politik. Also kann es sowas geben wie Krise des Staates, wie es jetzt auch, würde ich sagen, Krise der Ökonomie gibt, ja, schon seit längerem und jetzt ganz aktuell natürlich. Da wären meine wiederum sehr sicher gebrochenen Thesen, die man auch kritisieren könnte, zur Staatlichkeit in Transformation. Das ist sowas wie eine Krise der Politik, nämlich als formgebundene Instanz, auch als moderne Instanz und des Staates durchaus geben kann. Es ist sowas möglich wie eine Krise der Politik und der Politikform und des Staates, die sozusagen auch nicht nur konjunkturell ist und dann ein neues, besseres Modell der Regulation und der Vermittlung in diesem Formwiderspruch zur Folge hat. Aber diese Krise des Staates und der Politik würde sicher ganz anders ausschauen oder müsste man ganz anders betrachten als einer der die klassischen Wirtschaftskrisen. Die Oberflächenerscheinungen zumindest sind ganz andere. Also während das bei der Wirtschaftskrise ja meistens so geballt entlädt, da wird irgendwie was bereinigt oder da kommt was hervor und dann gibt es ganz krasse, akute Veränderungen, so wie Inflation, ist das bei der Politik also auch schon durchaus spürbar in den letzten Jahrzehnten eher ein Prozess der langsamen Desintegration. Das ist wieder eine Frage von Zeitperspektiven, das lasse ich jetzt mal weg. Man könnte sozusagen die These aufstellen, dass der neoliberale Staat oder überhaupt das, was unter Neoliberalismus verhandelt wird, ganz stark mit dem Phänomen von Staatlichkeit in der Krise zu tun hat oder von auch der Politik in der Krise. Es gibt da gewissermaßen eine doppelte Tendenz. Also, es gibt sicher noch viele andere Aspekte, die da eine Rolle spielen, aber die würde ich jetzt mal festmachen. Also quasi nach außen hin eine Aufweichung der Souveränität. Es kommt zu einer Internationalisierung des Staates. Und das sind aber alles natürlich zentrale Momente dieser Politikform. Also ich habe das jetzt nicht umfänglich ausgeführt, weil ich jetzt das nicht eine eigene Staatstheorie sozusagen präsentiert habe. Die habe ich auch noch nicht. Aber dass sowas wie Souveränität relevant ist für den Staat, das ist, glaube ich, durchaus Common Sense. Und diese Momente der Internationalisierung sind da was eindeutig schon, oder für mich zumindest schon ein Moment der Krise darstellt. Die Nationalstaaten verlieren viele ihrer ursprünglichen, vor allem auch wirtschaftspolitischen Handlungskompetenzen. Und man merkt es dann auch, dass die politische Form in ihrer Trennung von der ökonomischen immer mehr gefährdet ist. Also in der politikwissenschaftlichen Debatte, aber auch darüber hinaus sind es zum Beispiel so Konzepte wie Governance, das genau dafür steht, dass man ja also nicht mehr trennen kann, was jetzt im eigentlichen Sinne politisch ist und dann auch in politischen Institutionen im Staat verortet ist und was nicht. Die Verknüpfung von Public und Private auch dann in der Ökonomie oder umgekehrt die Ökonomisierung der Politik selber auch, also dass das immer mehr jetzt den ökonomischen Imperativen folgen muss. Und ich würde sagen, das ist jetzt nicht nur eine Tendenz, die man so einfach betrachten kann, sondern das ist auch eine Krise dieser Widerspruchskonstellation selber, die aber auch gewisserweise funktional war. Ja. Wenn man wieder dieses Bild hat vom fordistischen Normalstaat, das hat halbwegs stabil funktioniert. Das ist natürlich Wirtschaftswunder und eine stabile Regulation. Entschuldigung, ich muss fragen, was heißt denn das? Fordismus, damit bezeichnen wir eben diese Epoche, also mit Beginn des 20. Jahrhunderts von Ford benannt. Ja, ich führe es noch fertig aus. Also die dadurch gekennzeichnet war, also sehr ökonomisch, dass es sowas wie die zweite industrielle Revolution, die Durchsetzung der Massenproduktion, Fließbänder und so weiter, und die auch sehr krassen Veränderungen des Arbeitsalltags, die dadurch entstanden sind, nämlich vor allem, dass die sozusagen proletarischen Klassen dann auch am Konsum beteiligt worden sind und dass die ganz relevant geworden sind, sozusagen für das Funktionieren des Systems, nämlich als Konsumentinnen. Und staatstheoretisch, politisch theoretisch könnte man sagen, es ist die Durchsetzung von einem stärkeren Staat, auch von also einem Staat, der dann auch umverteilt bewusst, also Wohlfahrtsstaat zum Beispiel. Und das ist gewissermaßen seit dem Ende der 70er spätestens überall in der Krise. Nach innen hin könnte man auch sagen, dass es Momente gibt der Verhärtung des Gewaltmonopols sozusagen. Also einerseits werden die Funktionen eingeschränkt, die der Staat noch machen kann. Also die Unabhängigkeit wird gefährdet, was meiner Meinung nach auch so schon ein Moment von Krise ist. Andererseits, wenn aber diese Rumpffunktionen, die der Repression natürlich, gestärkt, also das Gewaltmonopol wird gestärkt, die repressiven Staatsapparate werden relevanter und natürlich auch Aspekte, die unmittelbar für die Wertverwertung notwendig sind. Also das merkt man jetzt sozusagen in der Wirtschaftskrise wieder. Das, was immer noch geht, ist klarerweise die Rettung der Banken oder der Unternehmen, die too big to fail sind. Weil das ist natürlich das, was das System aufrechterhält. Ja. Das ist dann also sozusagen noch eine Kernfunktion des Staates, aber ich würde sagen, wenn sich immer mehr auf das reduziert, dann haben wir schon ein Problem, nämlich in dieser Spaltung selber. Das ist schon eine Krisenerscheinung. Ja, also das führt dann auch zu dieser paradoxen Situation, dass die autoritären Tendenzen einerseits immer mehr zunehmen, also im neoliberalen Staat, und gleichzeitig es aber sozusagen in diesem, wenn man diesen integralen Staat mit Gramsci wieder heranzieht, in der Zivilgesellschaft, dass es eigentlich immer mehr Pluralisierung gibt, postmoderne Kultur, postmoderner Kapitalismus auch. Also das ist, glaube ich, eine Widerspruchsperspektive, die man durchaus interessante auch betrachten muss. Der zweite Teil, noch der fast schon letzte, die vorletzte Folie. Eben ausgegangen von der Demokratie als jetzt, das sind wieder vielleicht ein paar Schritte dazwischen schon, aber als eine doch sehr durchgesetzte Form, die relativ funktional ist für die Kapitalakkumulation, natürlich nicht notwendig ist, aber es hat sich historisch durchaus so entwickelt, dass die Demokratie regelmäßig mit einem gewissen durchgesetzten Kapitalismus aufgetreten ist. Also wenn man sich das anschaut, dann glaube ich, ist die Auseinandersetzung mit Demokratien ein sehr lohnendes Feld, um diese Krise auch Präsenz zu bekommen, ne? Weil das dann eben nicht so einfach ist im Politischen. Also die Krise der Politikform wird gewissermaßen spürbar als eine Krise der Demokratie. Das wird auch jetzt in der einschlägigen Debatte schon stark so verhandelt. Es gibt diesen Diskurs der Postdemokratie von unterschiedlichen Richtungen. Also und im Wesentlichen wird da festgestellt, dass es sowas gibt, also in allen westlichen Gesellschaften fast, ja, in den anderen ist das sowieso teilweise nicht einmal durchgesetzt, ja, aber wie eine Krise der Repräsentation, also das, was ganz zentral ist, also für Demokratie, aber auch, glaube ich, für die Politikform und für den Staat, eine Krise des politischen Imaginären, also wenn man so will, diese Herausbildung von dem, was jetzt im landläufigen Sinn als Ideologie verstanden worden ist, also dass Leute sich wirklich mit was verbunden gefühlt haben, auch noch mit einer politischen Position, dass es sowas gab, und das gibt es immer weniger, und das ist etwas, was natürlich viele Parteien stört oder vielleicht auch gar nicht mehr so, weil sie sich damit schon abgefunden haben, dass es sozusagen alles leere Signifikanten sind, dass man einfach irgendwas da hinhaut und dann hofft, dass das gut funktioniert. Aber ich würde sagen, das ist also auch im Postdemokratie-Diskurs also ein Moment der Dysfunktionalität. Wenn man so will, kann man auch sagen, dass das die Krise des Gleichheitsmoments der gesellschaftlichen Regulation, also das, was man zum Beispiel im Wohlfahrtsstaat findet, Moment dieser Krise sein könnte, und eben dann die Ökonomisierung der Politik, weil die Ökonomisierung der Politik notwendig und demokratisch ist. Das äußert sich dann in einem Desinteresse an Politik, also auch so ganz bewusst an Politik. Das merkt man natürlich in den Umfragen. Und ich würde sagen, dass es eine gewisse Reflexion auch darauf ist, dass diese Form selber auch gewissermaßen in der Krise ist. Dass das nicht mehr die Handlungsform ist, der wir uns so völlig verschreiben können, aber gleichzeitig gibt es halt keine andere. Was soll man denn sonst machen? Und ohne der geht es auch nicht. Ja? Es gibt eben keine andere Form der Verallgemeinerung. Ich würde sagen, dass man das durchaus dann auch sozusagen in den linken Bewegungen sieht, in den Postmodernen, in dem alles, was sozusagen nach dem Ende der großen Erzählungen, der großen Emanzipationsobjekte gekommen ist. Also fallen jetzt drei relevante ein, also das Klassensubjekt, das sozusagen ein Geschlecht, Frauenbewegung fokussierte und die Befreiungsbewegungen sozusagen postkoloniale im Süden. Diese Subjekte sind sozusagen weg, und was übrig bleibt, ist eine postmoderne Mosaiklinke, der es an Durchsetzungsfähigkeit fehlt, und gerade auch sozusagen in Momenten der Krise hat sie diese Durchsetzungsfähigkeit nicht. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass also die Repression anders funktioniert, es ist individualisierter, über subjektivere Machttechniken, Normalisierung und Überwachung. Aber ich würde sagen, es ist auch ein grundsätzliches Problem, das sozusagen in der Form selber drinnen steckt schon. Okay, so zum Fazit, das war jetzt schon einiges, was vielleicht zur Diskussion anregt. Staatskritik bleibt auf jeden Fall notwendig, auch der Staat bleibt relevant, der wird nicht aufhören zu existieren, also auch nicht aufhören relevant zu bleiben, solange es Kapitalismus gibt. Die Frage ist sozusagen nur, in welcher Form. In einer krisenhaften Form, würde ich daneben sagen. Aber es ist eben auch wichtig, die Politikform dahinter selbst schon zu kritisieren. Zugleich ist es aber auch weiter notwendig, selber Politik zu machen und sich genau mit diesen Widersprüchen, die sicher auch viel mit einer Krise zu tun haben oder sich in der Krise zuspitzen, sich mit diesen Widersprüchen auseinanderzusetzen, wenn man politisch aktiv sein will. also der Widerspruch zwischen der Formgebundenheit einerseits und dieser Notwendigkeit der Interessensdurchsetzung sollte dabei stets mitgedacht werden. Und ich glaube, das ist auch das zentrale Message, wenn man so will. Die Linke muss diesen Widerspruch produktiv bearbeiten. Die muss sich dem bewusst stellen und sich mit ihm auseinandersetzen. Also die ganzen Vereinseitigungen, die es da immer gegeben hat, zum Beispiel anarchistische Staatskritik oder umgekehrt der Staatsinstrumentalismus im Marxismus, sind auf jeden Fall zu vermeiden, sondern eben man muss den Widerspruch selber in den Vordergrund rücken. Politik machen und, wenn man so will, auch Momente der praktischen, radikalen Formkritik dessen, was man als nicht-politisches oder antipolitisches Handeln bezeichnen könnte, sollten beides Teil von emanzipatorischen Bewegungen sein. Gleichzeitig gibt es natürlich keine Lösung dieses Widerspruchs, weil das ist ja einer, der sozusagen die Gesellschaft als solche ausmacht, ne? Und dementsprechend auch alle Praxen durchzieht. Aber man muss sich mit dem auseinandersetzen. Die Aufgabe der Bewegung wäre gerade die Bearbeitung dieses Widerspruchs, Widerspruchsbearbeitung. So programmatisch kann man dann auch noch feststellen, dass eine Linke ohne politische Verallgemeinerung und Organisation natürlich nicht möglich sein wird. Zugleich muss sie aber auch, und das ist regelmäßig schiefgegangen in der Geschichte der Linken, diese Formgebundenheit der Politik kritisch im Hinterkopf haben. Und schlussendlich ist dann auch, wenn man so will, krisentheoretische Antwort, ist nur so letztlich möglich, sich einem über ein bloß reaktives Umgehen mit den zunehmenden Repressionstendenzen, die es in der Krise auch gibt, hinauszugehen. Also es braucht schon wieder so etwas wie eine Art der Organisation, aber eine Organisation, die beständig diese Widersprüche im Kopf hat und auch bearbeitet und sozusagen auch lebt, ne, bis zum gewissen Grad. Ja. Was natürlich dafür notwendig ist, und das ist ja auch in diesem Postulat Staatstheorie zu machen, drinnen gewesen ist, grundlegende Reflexion, auch theoretische Reflexion und eine Überwindung von diesen Vereinseitungen, die eigentlich dann nur möglich sind, wenn man auch diese abstrakte Position mal drüber ein bisschen einnimmt. Okay, das wäre es dann so gewesen.